Ende Juli kam der erste furchtbare Luftangriff auf die Stadt. Wir hatten ja keine Ahnung. Die paar Mal, die ich bisher in einem Luftschutzkeller gewesen war, in Thüringen bei der Evakuierung, da war ja nie was passiert. Aber mittlerweile hatten wir ja auch viel gehört und gelesen von anderen deutschen Städten, wie schlimm das war. Die Sirenen habe ich noch heute im Ohr.